großen Tag dir fehlt Verfall und der Posaune Schall, der unerhörte letzte Schlag des Richters ausgesprochene Worte, des höllen Rachens offene Pforte, in meinem Sinn viel Zweifel, Furcht und Schrecken, der ich ein Kind der Sünde bin, erwecken. Jedoch es geht meiner Seele ein Freudenschein, ein Licht des Trostes auf, der Heiland kann sein Herze nicht verhehlen, so vor Erbarmen bricht, so vor Erbarmen bricht, sein Gnadenarm verlässt mich nicht. Sein Gnadenarm verlässt mich nicht, verlässt mich nicht, verlässt mich nicht. Wohlan, so ende ich, so ende ich, wohlan, so ende ich mit Freude meinen Lauf, mit Freuden meinen Lauf.